Die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur brachte unter der Überschrift »Eine unwürdige Reise« einen Kommentar mit folgendem Inhalt. Die USA berichten übermäßig über den China-Besuch von Susan Rice, der Sonderberaterin des Präsidenten für nationale Sicherheit. Das Weiße Haus veröffentlichte diesbezüglich eine angebliche Erklärung des Sprechers der Beratung für nationale Sicherheit. Und Rice machte im diplomatischen Bereich wie Verhandlungen und Treffen absurde Bemerkungen. Die Beziehungen zwischen den USA und China seien die wichtigsten bilateralen Beziehungen in der gegenwärtigen Welt. Das Gelingen Chinas entspreche den Interessen der USA und sie vertrete den Standpunkt, dass man die Zusammenarbeit zwischen den USA und China zur weiteren stabilen Entwicklung fördern solle. Aus Anlass des ASEAN-Regionalforums beschäftigt sich der US-Außenminister Kerry damit, eine Anti-China-Allianz in der Frage des chinesischen Südmeers zu bilden. Zur gleichen Zeit besuchte Rice China, was keinesfalls ein Zufall ist. Es ist die unveränderliche Strategie der USA, die Großmächte im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Chinas, zurückzuhalten und als Weltherrscher aufzutreten. Der unwürdige Besuch von Rice hatte es zum Hauptziel, das wegen der Südmeerfrage und der SAT-Stationierung nervös gewordene China zu besänftigen und den Gegensatz zwischen den USA und China zu verschleiern. Im Gegensatz zur Veröffentlichung der Erklärung der USA bekräftigte China in den Fragen des Südmeers und der SAT-Stationierung seinen bisherigen festen Standpunkt und riet die USA davon ab, nach der Herrschaft über die Region zu streben und die militärische Lage zu verschärfen. China verdeutlichte seinen Willen, gegen die Umtriebe der USA entschieden vorzugehen. So wurde der China-Besuch von Rice eine vergebliche Verkündigungsreise.